Hallo, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gab und ich heiße euch herzlich willkommen zum vierten Teil zu meiner Reise durch Afrika, also nur Namibia und Botswana. Wir waren bei diesem Bushman und dort will ich mir ein bisschen Zeit nehmen, weil die Leute dort standen und sagen, boah, toll, dass ihr da irgendwelche Gräser habt und das ist ja alles viel besser als die Pharmaindustrie. Also ich bin jetzt wirklich kein Verfechter der Pharmaindustrie, aber was zur Hölle haben die Leute für ein Problem zu glauben, das ist besser. Na klar, wenn ich nur jetzt so ein bisschen Kraut brauche und mir diese leichte Heilwirkung reicht, ist das super und dann nehmt auch nicht mehr. Ist vollkommen in Ordnung. Aber diese Pharmaindustrie dorthin zu verdammen, dass die schlecht wäre, einmal brich den Fuß und verzicht mal auf Schmerzmittel der Pharmaindustrie oder verzichte mal darauf, das macht schon Sinn. Alternativmedizin macht auch in vielen Punkten Sinn. Aber da stehen einfach Leute und ich höre das so oft, die dann irgendwie sagen, ja, nee, das ist ja alles viel besser und diese Bushmen, die ja inzwischen in der normalen Gesellschaft angekommen sind, haben dann auch so geguckt, so ob sie jetzt ja sagen sollen und dann irgendwann meinte sie, ja, ja, natürlich, das ist total toll, aber ich glaube, die mögen unsere Kopf, wir haben ihre ihre Aspirin doch irgendwo lieber als irgendwo auf dem Gras herumzukauen. Sonst würde man das ja machen. Natürlich habe ich hier mehr Wirkung. Also, ich weiß schon, Pharmaindustrie ist schwer in Verruf und so. Und viele weigern sich oder wehren sich dagegen. Aber, liebe Leute, wenn ihr es braucht, ja, dann ist man meistens wirklich sehr, sehr froh, dass man das hat. Ich habe mehrere OPs hinter mir, da freust du dich ja über jede Tablette, wenn du sonst 3 Tage nicht schlafen kannst. Deswegen würde ich sagen, ey, dann braucht man doch so ein bisschen ein Mittelweg, ja. Wenn ich mit der Natur auskomme, ist das super, ja. Natürlich gibt es bei uns nicht Gras einfach irgendwo zu kaufen, okay, poor choice of words. Natürlich gibt es da nicht irgendwelche Weidesträucher zu kaufen und dann sagt jemand, okay, kau da mal 10 Minuten darauf rum und wenn es dann besser ist, ist toll und wenn es nicht besser ist, okay, dann nimm eine Tablette. So funktioniert eben unsere Gesellschaft oder unsere Wirtschaft nicht. Aber ich würde die Pharmaindustrie in der Hinsicht jetzt nicht so sehr verdammen. Mir ist das wichtig, weil es kommt dann später noch, wo ich dann wirklich ausrasten könnte. Aber die Leute standen hier und meinten so, ja, das ist jetzt das Allerheilmittel und sie verstehen überhaupt nicht, warum wir eine Apotheke benötigen. So, wir sind dann zum Okavango-Delta, so. Und waren am Anfang und haben dort einen Rundflug gemacht. Das ist so 500 Meter über dem Boden und da ziehst du einfach weit in dieses Okavango-Delta rein. Das ist ganz nett. Es waren 45 Minuten angesagt, es hat 60 Minuten gedauert, das war voll okay. Das meiste, was sie dort angeboten haben, war eigentlich ein bisschen länger oder intensiver, als sie es ausgeschrieben haben. Nicht das, was von unserem Reisebüro gesagt wurde, aber das, was wir dann vor Ort gebucht haben, war eigentlich immer so ein Deut besser als angegeben, ja, was ich sehr angenehm fand. Also das ist ganz fair, ich hoffe, euch geht es nicht anders, wenn ihr dort seid, aber ich habe mich dort eben nicht geprankt gefühlt, sondern wirklich, ich fand das richtig cool, auch wenn dann schon aus war, so der letzte Flug, wir waren dann der letzte, ist er trotzdem noch seine 60 Minuten geflogen und auch die anderen, wir waren 3 Gruppen, haben eben das bekommen, das landet, die einen steigen aus, die anderen ein, zack, wieder weg. 3/4 Stunde haben sie angegeben und 60 Minuten waren es. Du siehst sehr viele Tiere, du siehst sie von hoch oben, ja. Er fliegt da sehr schnell drüber, du kannst so seitlich runtersehen. Der ist ein bisschen eingeschränkt, das ist ganz cool. Es sind, ja, unendliche Weiten, es ist wirklich sehr weit. Und du siehst gerade an diesen Wasserflecken, also an den Seen und so, siehst du viel, je nachdem immer nach, wie Temperatur ist, ja, also je heißer, desto eher sind sie dann dort oder eben im Schatten, um zu ruhen, aber da siehst du auf jeden Fall viel. Zählt aber auch nicht so wirklich, wenn ihr jetzt so die Big Five sucht, ja, die sollte man ja schon mit dem Jeep, das ist ja eh schon unfair, aber zu Fuß wäre too much, sich ansehen, also irgendwie drüber zu fliegen und sagen, ich habe da unten einen Elefant gesehen, ist es dann auch nicht. Und dann sind wir weitergefahren, also der Rundflug war ganz cool, das ist dann alles natürlich kostspielig, da geht es einfach darum, wie viel ihr bereit seid zu zahlen. Bei den Victoria-Fällen war es dann 200 Euro für 15 Minuten Hubschrauberflug, geht dann aber vor Ort auch billiger, ja, das hat man uns im Hotel angeboten. Also da müsst ihr vielleicht ein bisschen gegenchecken, bei diesem Okavango Delta gab es einen Flughafen, da gab es ein Büro, das es anbietet, also da waren die Möglichkeiten begrenzt. Wir sind dann hineingefahren in das Okavango Delta und mit so Fake-Einbaumstämmen auf den Fluss eben raus. Das heißt, früher war das einfach so ein ausgehöhlter Baumstamm und jetzt ist es dasselbe, nur nicht aus Holz. Und wir haben unseren Guide gefragt, so, können wir da kentern? Ja, also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir kentern? Können wir die Handys mitnehmen, um Fotos zu machen oder nicht? Und sie hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist bei 0%. Dachten wir, okay, super. Und sie wäre wirklich fast ins Wasser gefallen. Also zum einen kann sie nicht schwimmen und zum anderen hatte sie irgendwie so einen, jemanden, der doch neu ist, war dort. Also da steht dann immer einer hinten oben am Baum und ja, mit dem Stab drückt er sich vorwärts und die hat dann zwei, dreimal das Gleichgewicht verloren und einmal wären sie wirklich fast ins Wasser gefallen. Du hast schon gesehen, wie sie ihr Handy gehalten hat und panisch geworden ist. Also 0% würde ich nicht sagen. Das müsst ihr entscheiden, ob ihr euer Handy mitnehmt oder nicht. Wir haben unseres nicht mitgenommen. Ihr habt dort einen sehr geringen Überblick über die ganze Situation. Also ihr sitzt ganz unten am Wasser und man sieht so gut wie nichts. Es ist eine super Stimmung. Ihr lasst euch da durchtreiben, es ist entschleunigend. Es ist eine tolle Stimmung und teilweise können die schon irgendwo ranfahren, wo ihr dann Tiere seht, wenn ihr eben Glück habt. Aber ansonsten ist es doch schwierig, hier irgendwo wirklich viel zu sehen. Sie haben uns, also unsere Paddlerin hat uns dann aufstehen lassen. Das ist dann schon mal viel besser, aber dennoch sieht man da einfach nicht sehr weit. Aber es ist eben eine tolle Stimmung, muss dann jeder für sich entscheiden, will er das oder nicht. Man kann sich dann dort eben zu einem gewissen Platz bringen lassen und dann kann man eben so einen Rundgang machen. Bei uns war die Bootsfahrt von dem Veranstalter geplant, wesentlich kürzer als angegeben. Und dann hätte es so einen Rundgang geben sollen. Da war die Einführung, ja, was machen wir, wenn ein Löwe kommt? Was machen wir bei Elefanten, was ich schon erzählt habe? Und das Ganze dauert eine Stunde und du gehst da rum. Das geht tatsächlich. Also wir haben andere Leute gesehen, da ging eine nur alleine mit einem Guide durch die Gegend. Du kannst da draußen auch campen. Das ist sicher cool, ja, muss man mögen, ist sicher auch gefährlich. So wie sie getan haben, so gefährlich wie sie es war, es dann doch nicht, weil das ist so der typische Anlegeplatz, da waren dann sogar noch andere Leute und wir haben dann Giraffen gesehen, aber das war eine halbe Stunde rumstehen, also der Guide ging, da war wieder ein extra Guide, der ging wirklich im Zeitlupentempo, ich wollte ihn schon bei der Hand nehmen und zerren oder bei den Ohren ziehen, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Im Endeffekt sind wir auf einen großen Platz gegangen, haben uns dort ein bisschen umgesehen. Beim Rückweg haben wir dann so eine Wildschweinfamilie, so eine Warzenschweinfamilie mit Kind aufgeschreckt. Die sind zum Glück weg. Das kann schon gefährlich sein, ja. Also ihr seid da in der Wildnis, natürlich, ja, kann dann plötzlich ein Löwe vor dir stehen. Ich schätze mal, sie hätten uns dort nicht rausgelassen, wenn es dort so gefährlich wäre. Das wird schon irgendwie markiert sein. Die Tiere werden wissen, da sind viele Menschen. Aber dennoch kann sowas schon sehr blöd ausgehen. Also alleine würde ich da auf keinen Fall rumlaufen. Es war aber dann auch nicht so spannend, wie es mir erwartet habe. Aber das mit der Warzenschweinfamilie war wieder cool. Ja, das kommt drauf an, wann ihr dort seid, wie viel Glück ihr habt, dort was Tolles zu sehen und doch safe wieder rauszukommen. Aber man kann sicher hier diverse ordentliche Rundgänge eben buchen. Dann waren wir im Elefantencamp und das ist wirklich ein Highlight. Also wir waren außerhalb der Saison, was schon schade war, denn in der Saison hieß es, da sind 100 Elefanten. Dort ist einfach eine Tränke und Elefanten kommen von weit her, um dort zu trinken. Die trinken da so 10, 15 Minuten, ja, schütten die unentwegt Wasser, schon ein bisschen Pause, aber schütten da literweise Wasser in sich hinein und in der Hochzeit sind da 100 Elefanten und die Lodges sind wirklich weit weg vom Haupthaus. Also in der Nacht kannst du dich dann nur mit dem Auto hinfahren lassen. Wir sind natürlich zu Fuß gegangen und ich bin natürlich in einen Elefant reingelatscht. Das war eh klar, aber das will man ja, deswegen ist man ja dort. Also die gehen da direkt in diesen Bereich rein, dass das Haupthaus ist. Ist mit so Spikes am Boden gesichert, die einzelnen Hütten sind gesichert, das sind so halb, am Anfang sind das tatsächlich noch Hütten, dann wo wir waren, waren diese Lodges so Zelte, wo du so mit dem Zip dann dein Fenster aufmachen kannst und so, wo auch Tiere dann am Dach sind. Aber das war alles okay und die Elefanten gehen da einfach zwischen den Häusern durch. Du hast einen super Sonnenuntergang, du kannst am Abend auf der Terrasse sitzen, die Elefanten beobachten, also das ist schon eine coole Sache. Der Ort wirkt wirklich sehr entschleunigend. Also dort wären wir gerne länger geblieben, ein bisschen weniger rumgefahren, bisschen weniger viele verschiedene Punkte, dafür dann die einzelnen tollen Punkte genießen. Die Strecken dazwischen muss man natürlich in Kauf nehmen, aber dort wären wir eben wirklich lieber gerne länger geblieben. Das war ziemlich cool und das ist wirklich sehr entschleunigend. Also mit diesen Tieren, da setzt du dich hin, du hast einen Pool, gehst schwimmen, schaust den Elefanten beim Trinken zu, dann kommt eine Familie oder das Baby oder die Elefanten streiten sich ein bisschen. Das ist alles ganz spannend. Den Link für mein neues E-Book mit Kessel und Besen findet ihr in der Beschreibung. Mit einem Kauf, einem Abo und einem Like würdet ihr mir sehr helfen. Doch das Wichtigste, liebe Kreativskeptiker, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.